Protokolle 1.6. Die Idee der Freiheit lässt sich nicht verwirklichen, denn niemand versteht es, von ihr den richtigen Gebrauch zu machen. Man braucht das Volk nur kurze Zeit, sich selbst regieren zu lassen, und die Selbstverwaltung verwandelt sich alsbald in Zügellosigkeit. Von diesem Augenblick an entstehen Zwistigkeiten, die rasch zu sozialen Kämpfen führen, die Staaten gehen in Flammen auf und ihre ganze Größe fällt in Asche zusammen.